hübsche Boys tragen Orange im Sommer. Hübsche Boys tragen Orange im Sommer. Hässliche Boys tragen grün-grau kariert und sind total lamiert. Hübsche Boys tragen Flieder im Winter, dazu einen weinroten Hut. Hässliche Boys tragen rosa mit Braun und sind nicht anzuschauen. Da kommt ein hübscher Boy, alle rufen Uh. Da kommt ein hässlicher Boy, alle machen Buh. Da flaniert ein hübscher Boy, alle schauen ihn gerne an. Da kommt ein hässlicher Boy, den man ignorieren kann. Nur hübsche Boys tragen Orange im Sommer. Nur hübsche Boys tragen Orange im Sommer. Die hässlichen Boys tragen grüne Flipflops, aus dem ein Euro-Shop. Da kommt ein hübscher Boy, alle machen ein hässlicher Boy, alle machen Buh, Buh, Buh, Buh. Da flaniert ein hübscher Boy, alle schauen ihn gerne an. Da schläft ein hässlicher Boy, den man ignorieren kann. Oh Mann, hübsche Boys